we continue with our message of the Holy Spirit. Heute geht es weiter mit der Botschaft über den Heiligen Geist. Amen. Amen. The Holy Spirit, you know, on Sunday we talked about as a comforter. Heute, am Sonntag haben wir darüber gesprochen, dass Heiliger Geist ein Beistand ist, ein Tröster ist. That he comforts us. Uns tröstet. Even when our loved ones sleep. Amen. Amen. He comforts us when they leave their spirit and their spirit and their body separated. Er tröstet uns, selbst wenn unsere Liebsten entschlafen zum Herrn gehen, sozusagen. Amen. Amen. He comforts us with his truth. Er tröstet uns mit seiner Liebe, mit seiner Wahrheit. Amen. Comfort us with his truth. Er tröstet uns mit seiner Wahrheit. That they are just sleeping. Dass sie schlafen. Amen. Amen. That even we are still the same. Und dass wir immer noch gleich sind mit ihm. You know, we never see Jesus dead. Für uns ist Jesus nicht tot. He is alive. Er lebt. He lives in you. Er lebt in dir und er lebt in mir. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We need the Holy Spirit so much. Wir brauchen den Heiligen Geist. And that is why when Jesus was about to leave, bevor Jesus gegangen ist, he introduced the Holy Spirit. Hat uns den Heiligen Geist vorgestellt. He said, it is not good for you to live, to be here without the Holy Spirit. Sag, es ist nicht gut für euch, hier zu leben ohne den Heiligen Geist. Because, you know, he was also here. Er war auch hier. And he knows what everything that is going on here. Und er weiß, was hier vorgeht. He experienced it. Er hat es erlebt. He knows what it is to have the Holy Spirit. Er weiß, was es bedeutet, den Heiligen Geist zu haben. Und wo Jesus needed the Holy Spirit. Auch Jesus brauchte den Heiligen Geist. Without the Holy Spirit, Jesus could do nothing. Ohne den Heiligen Geist konnte Jesus nichts tun. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And so do we heute. We need the Holy Spirit. Genauso brauchen wir den Heiligen Geist heute auch. He is the Spirit of Truth. Er ist der Geist der Wahrheit. He is the Comforter. Er ist der Tröster. He is the Counselor. Er ist unser Lehrer. He is the Helper. Er ist unser Helfer. Praise the Lord. Halleluja. You know, in Old Testament, when God created Adam, im Alten Testament, als Gott Adam erschaffen hat, he gave Eve to him as a helper. Hat er ihm Eva als Helferin geschickt. But today we have the Holy Spirit as our helper. Aber heute haben wir den Heiligen Geist als Helfer. It's no longer a man as your helper. Kein Mensch muss jetzt diese Rolle spielen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And that is why, you know, when things, you know, being there for one another. Füreinander da sein. Don't be tired of it. Wir sollen nicht müde werden, füreinander da zu sein. Und sollten auch nicht etwas erwarten, wenn wir füreinander da sind, sondern einfach zulassen, dass der Herr uns belohnt. You know, Jesus talked about one thing. He said, when you are having when you are making a party. Jesus hat gesagt, dass wenn du eine Feier organisierst. And you say you are to call those that cannot reward you. Sollst du die Leute einladen, die dich eben nicht belohnen können, die dich eben nicht zurück einladen können oder dir krasse Geschenke holen? You know, it's that invite those that we cannot reward you. Dann lade die ein, die dich eben nicht belohnen können oder die dich eben nicht zurück einladen können, wenn sie ihre großen Feiern schmeißen. Because the Holy Spirit is the one, he knows who is going to reward you. Der Heilige Geist weiß, wer goes through. Durch wen er arbeiten muss, durch wen er ich belohnen wird. He knows who to go through. Er weiß, durch wen er gehen muss. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The Holy Spirit is our intercessor. Intercessor. Der Heilige Geist tritt für uns ein. Amen. Amen. He intercedes for us. Er tritt für uns ein. He intercedes. He is our straightener. Er gibt uns Kraft. Er macht uns stark. He give us strength. Er gibt uns Kraft. So for you, for enough, when people commit suicide, wenn Leute Selbstmord begehen, it means all hope gone. Das heißt, alle Hoffnung ist weg. But the Holy Spirit give us strength. Aber der Heilige Geist gibt uns Kraft. I don't know if somebody is understanding that. You see, you know, if you have relationship with Christ, wenn du eine Beziehung hast mit Christus, is impossible to commit suicide. Es ist unmöglich für dich, dich umzubringen. It is impossible. Es ist unmöglich für dich. Because the Holy Spirit strengthens you. Und der Heilige Geist stärkt dich. He always bring you back to that original position. Zu dieser Position, der du vorher warst. Where the Lord wants you to be. Wo der Herr dich haben möchte. Amen. Amen. You have to, you know, you have to renounce him before you can commit suicide. Bevor du diesen Akt begehen kannst. You know, for somebody to commit suicide, have to renounce God. Bevor jemand sich umbringt, muss er sich erstmal Gott verweigern. The Holy Spirit is our strengthener. It's our standby. Der Heilige Geist stand by me. You know that means Beistand. Stand by me. You know. Praise the Lord. Hallelujah. He's just there 24/7. Er ist immer da. You are never alone. Niemals alleine. You are never alone. Lass uns nicht alleine. When things, you know, no matter how things, stop looking at things. Wir sollen aufhören, auf Sachen zu schauen. We'll talk about two people today. Wir werden heute über zwei Leute sprechen. We'll talk about Samson. Über Samson. And we also talk about Elijah. Und Elia. Praise the Lord. Hallelujah. God children. Kinder Gottes. You know, until we know and understand what Christ called the truth. Bis wir wissen und erkennen, was Christus die Wahrheit nennt. What Christ called victory. Was Christus Sieg nennt. What Christ called our life. Was Christus unser Leben nennt. What he called our joy. Was er unsere Freude nennt. Our peace. Frieden. We will be disappointed. Erst dann werden wir nicht mehr enttäuscht sein. And people will commit suicide. Und uns etwas antun. Until God's children know how to walk by faith. Also wir wissen, wir durch Glauben wandeln, nicht per Sicht. The natural world, you walk by sight. In der natürlichen Welt lebt man nach dem, was man sieht. You know, it is what happened that gives you joy. Das, was passiert, gibt dir Freude. It is what happened that gives you peace. Das, was passiert, gibt dir Frieden. In Christ's world. There's nothing like that. In der Welt von Christus ist das nicht so. You know, you can't in the natural world, if you are rejoicing right now. Wenn du dich jetzt freust in der natürlichen Welt. If you are natural man. In der natürlichen Welt. You know, the next minute you can be sad. Kannst du auf einmal wieder traurig sein. But Christ's world is not so. Aber die Welt von Christus ist nicht so. Your joy should remain permanent. Deine Freude sollte gleich Your bleiben. Your peace remain permanent. Sollte gleich bleiben. Your strength remain permanent. Deine Kraft sollte gleich you are not up and down. Du solltest nicht immer am Hoch und Tief Because gehen. What control you is the supernatural power. Denn das, was dich kontrolliert, ist die übernatürliche Kraft. Alone. Und das ist Christus. You know, whatever happened never control Deswegen, you. Nichts, was passiert, kann dich dann kontrollieren. You know, past never control you. Die Vergangenheit kann dich nicht kontrollieren. You know, to pass. Ach so, oder bestehen zu wollen. You know, to pass, to have victory. Erfolg zu haben. And to fail never control you. Aber genauso auch zu versagen, wird dich auch nicht kontrollieren. Praise the Lord. Halleluja. The past never control you. Die Vergangenheit kontrolliert dich nicht. Right now, you know, things that are happening never control you. Und die Gegenwart kontrolliert dich auch nicht. The future should never control you. Kontrolliert dich auch nicht. And you should never have the fear of the future. Und solltest niemals Angst vor der Zukunft haben. Don't have the fear of who you are going to marry. Hab keine Angst davor, wen du heiraten wirst. Do you know your father? Kennst du deinen Vater? Do you really know your father? Kennst du deinen Vater wirklich? You know, if somebody said today that he's a child of queen of a country or a king of a country, you just see that person that people will see that person as not having any problem. Wenn jemand sagt, ich bin der Sohn von einem König oder ein Sohn einer Königin, Leute würden sagen, diese Person, deren Zukunft ist gesichert, ihr kennt Probleme mehr. You know, if you see somebody that is a son of a president. Oder ein Sohn von einem Präsidenten. You know, you just look at that person and just believe that the future is secure. Du siehst die Person an, sagst, boah, die hat eine gesicherte Zukunft auf jeden Fall. But your father is bigger than any president. Aber dein Vater ist größer als alle. All president put together. Alle Präsidenten zusammen. You know, all the queens, all the kings. Alle Könige und Königinnen zusammen. Amen. Amen. He, you know, your father is a king. Dein Vater ist der König. And he made you to be a king. Und er hat dich zum König ernannt. That's why he's called the King of Kings. Und deswegen ist er der König der Könige. You know, a king, ignorant king. We are ignorant king. Wir sind unwissende Könige. See, a king that does not know. He says like that prodigal son. Das ist wie der wie der verlorene Sohn. You know, it's not the brother to the prodigal son. In dieser Geschichte hatte der verlorene Sohn einen älteren Bruder und dieser ältere Bruder wusste nicht, wer er ist. You see, he did not know that what belonged to the father belonged to him. Er wusste nicht, dass das, was dem Vater gehört, auch ihm gehört. And because of that, he was even jealous of the brother. Vor, von, auf den verlorenen Sohn. He said, you are killing a ram or whatever for him to celebrate his coming. What about me? I've been with you for so long and you have done nothing to even kiss anything for me. The father said, don't you know that what belonged to me belonged to you? Er hat gesagt, dein Sohn, der dich verraten hat und der dein Geld verprasselt hat, er kommt jetzt wieder angekrochen und du schmeißt direkt eine große Feier für ihn. Ich bin hier immer und mache die ganze Arbeit und bekomme und sehe nichts. Und dann hat der Vater gesagt, ja, aber alles, was mir gehört, gehört doch schon dir. Was ist dein Problem? We have to learn to walk by faith. Wir müssen lernen, im Glauben zu leben. And not by sight. Und nicht per Sicht. Walking by faith. Durch Glauben and not by sight. Nicht per Sicht. Is the solution to all problems. Das ist die Lösung zu allen Problemen. Including suicide. Auch zu dem Problem von Selbstmord und Depression. Walking by faith. Durch den Glauben wandeln. Praise the Lord. Halleluja. Stop walking by sight. Hört auf, per sich zu laufen. Stop walking by what you see. Nach dem zu gehen, was wir sehen. Amen. Amen. We will talk about suicide today. Wir werden heute über Selbstmord sprechen. So that we can understand how. You know, we need the help of the Holy Spirit. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. To help us to know who we are. Zu verstehen, wer wir sind. To help us to know and understand. Zu wissen, zu verstehen. All the truth. Die ganze Wahrheit. What Christ called truth. Was Christus Wahrheit nennt. Because religion have their own truth. Religion hat ihre eigene Wahrheit. Churches have their own truth. Kirchen haben ihre eigene Wahrheit. Denomination have their own truth. Lehrer haben ihre eigene Wahrheit. You know, pastors have their own truth. Pastoren haben ihre eigene Wahrheit. You know, individual. You know, parents have their own truth. Menschen haben ihre eigene Wahrheit. Your friends, they have their own truth. What deine Freunde they truth. Haben etwas, was we are talking about Christ. Aber wie gesagt, as the truth. Wir sprechen über Christus als die Wahrheit. He said, I am the way, the truth. Denn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. We need the Holy Spirit to help us to walk by faith. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit er uns hilft, durch Glauben zu wandeln. Praise the Lord. Halleluja. You know, we are not here to judge anybody. Wir sind nicht hier, um irgendjemanden Let's zu richten. Let's go to John 12. Amen. Johannes 12. We are not here to judge anybody. Nicht hier, um irgendjemanden Those zu richten. Those that have committed suicide. Amen. Über die Menschen zu richten, die sich das Leben genommen haben. You know, where they are, they are in heaven, they are in hell. Sind. You know, we are here to save lives. Wir sind hier, um Leben zu retten. You get it. Because, you know, people are, Satan is going to use them as an example to bring more people to kill themselves. Wird diese Leute nutzen, um noch mehr Leute dazu zu bringen, sich das Leben zu nehmen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. John 12. Johannes 12. Look at what Jesus said here. John 12. Jesus hier sagt. From verse 44. Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see how Jesus connect himself to the Father? Seht ihr, wie Jesus Christus sich mit dem Vater verbindet? Diese Verbindung. That is how he wants us to connect ourselves, connect him with us. Genauso sollten wir ihn mit allem verbinden. Connect like you and Jesus. Du und Jesus, so connected. Er wird verbunden sein. You know Jesus always say my God, my Father. Jesus sagt immer mein Vater. Amen. Amen. He sent me. Er hat mich gesandt. I do everything that please him. Ich tue alles, was ihm gefällt. We are to be able to say the same thing to Jesus. Wir sollten in der Lage sein, das Gleiche zu Jesus zu sagen. God sent Jesus. Gott hat Jesus and gesandt. Jesus said, he sent us. Und Jesus hat gesagt, dass er uns gesandt hat. Amen. Amen. He said, he that believed on me, believed not on me, but on him that sent me. And he that seeth him that sent me. I am come a light into the world, that whosoever believeth on me, should not abide in darkness. It means without Christ you are in darkness. Das heißt, ohne Jesus Christus bist du in der Dunkelheit. John, can you help us to read verse 46? 46. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. It means without Christ you are in darkness. Das heißt, ohne Christus bist du in der Dunkelheit. Can you see it? Look at what Jesus said here. Without me, you are in darkness. Ohne mich bleibst du in der Finsternis. And if any man, verse 47, hear my words and believe not, I judge him not. You know, I've just said it that we are not here to judge anybody. Ich habe ihm gesagt, wir sind nicht hier, um zu richten. Jesus said the same thing. Jesus sagt das gleiche hier. I judge him not, for I came not to judge the world, but to save the world. Ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. You know, whoever commits suicide, wer auch immer Selbstmord begeht, we are not here to judge wir sind nicht hier, um diese Person zu richten. We are here to save wir sind hier, um Leben zu retten. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 48, he said, he that receiveth me, receiveth not my words, and receiveth not my words, had one that judgeth him, the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Amen. Amen. You know, I don't tell people what to do. Ich sage Leuten nicht, was sie zu tun haben. I don't preach the message. Ich predige die Botschaft. But you know, and I don't judge you. Ich richte nicht über dich. But the word, the message. Aber die Botschaft wird über dich richten. That's the same thing Jesus is saying. Das ist das, was Jesus sagt. Ja. Amen. Amen. His life belonged to him. Sein Leben gehört ihm. His life. You know John 10:10. Johannes 10:10. He said, "The thief cometh not but to steal, kill, and to destroy. But I have come to give you life." Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten, zu zerstören. Aber ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben. Johannes 10, Vers 10. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come, that they might have life. It means without Jesus, you don't even have life. Das heißt, ohne Jesus haben wir nicht mal Leben. Oh, Daddy, thank you. Without Jesus, you don't have life. Ohne Jesus hast du kein Leben. A dead man. Du bist ein toter Mensch. Dead man going to walk. Ein toter Mensch, der arbeitet. Dead man eating. Ein toter Mensch, dead der isst. Dead man going from street to street. Ein toter Mensch, der He said that they might have life, and that they might have it more abundantly. Praise the Lord. Hallelujah. His life. The life he gave us, Colossians 3. Go to Colossians 3. Kolosser 3. He gave us his life. Er gab uns sein Leben. The life that you know, if unbeliever commits suicide, I will even understand. Wenn Ungläubige sich das Leben nehmen, verstehe ich das. There is no reason for God's children to commit suicide. Aber wenn Kinder Gottes das tun, da es gibt keinen Grund, plausiblen Grund, das zu tun. You know, David and all that, they admire this time we are now. David und andere Leute im Alten Testament haben diese Zeit, in der wir jetzt leben, bewundert. They admire this time. Sie haben diese Zeit bewundert. This time, the time of grace, die Zeit der Gnade, die Zeit der Barmherzigkeit, in der wir jetzt leben. The time of mercy, die Zeit der Barmherzigkeit, die Zeit der Gnade. That you know, you just rest, dass du dich ausruhen kannst. Und er tut alles. Das ist Christus. Come on to me, all you kommt labor, alle her zu mir, die ihr mühselig beladen seid. Ich gebe euch Ruhe. He said, you need rest. Ihr braucht Ruhe. You need to rest. Ihr müsst euch ausruhen. Und ich tue das werden. How do you do that? By believing him. Und wie lässt du das zu, indem du an ihn glaubst? An das, was er getan hat? He can take care of his life. Er kann auf sein Leben aufpassen. More than besser, you. Als du es kannst. Vers 4. Of Colossians 3. Kolosser 3, Vers 4. He said, when Christ, who is our life, shall appear. Christ is our life. Christus ist unser Leben. Then why are you afraid of, you know, the past, the present and the future? Wirst du dann Angst vor der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft? Why are you afraid of any exam or any result? Wirst du Angst vor einer Prüfung oder vor irgendeinem Ergebnis? Why are you afraid of any news coming? Wirst du Angst vor irgendeiner Nachricht, die kommen könnte? You know, he said, when Christ, who is our life, shall appear. Look at it from verse 1. Vers 1. Of chapter 3. Kolosser 3, 1. If you then be risen with Christ, seek those things which are above. What are above are heavenly things. Such das, was droben ist, was sind himmlische Dinge. He said you are not to seek things, earthly things. Du sollst nicht irdische Dinge above. Suchen, sondern himmlische Dinge seek suchen. Seek heavenly things. Himmlische Dinge sollst du suchen. Are you getting it? Because that is the world that you are now born into. Weil das ist dieses Königreich, in das du geboren worden bist. Wenn du wiedergeboren bist, bist du in den Himmel geboren, das Himmelreich. Von hier ins Himmelreich. Kolosser 1. Look at Colossians 1. Vers 12 und 13. He said, give thanks unto the Father, which hath made us. Meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear Son. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Christ's kingdom is not earthly, it's heavenly. Das Königreich von Christus ist nicht irdisch, sondern himmlisch. We are no longer of earthly. Wir gehören nicht mehr zur Erde. We are of heaven. Wir gehören zum Himmel. Now in Colossians 3 again. Kolosser 3. Eins. He said, if you then be risen with Christ, see those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above. Not on things on the earth. You see it? The difference between the Unterschied. The two places. Die sind bei above and earth. Oben heaven and und earth. Erde. Amen. Himmel und Erde. You belong to the heaven. Du gehörst zum Himmel. You already been born into it. Bist da hineingeboren. You have to learn how to live there. Du musst lernen, dort zu leben. Learn how to live. Lerne dort zu leben. Satan cannot. Der Teufel kann da nicht angreifen. He has been driven away from there. Denn er wurde da verbannt. No longer there. Er gehört nicht mehr dahin. Du lernst dort zu leben. Satan is confused. Der Teufel ist verwirrt. Because he cannot, you know, he cannot go there. Da kann er nicht hin. He cannot understand it. Das kann er nicht verstehen. He cannot touch there. Das kann er nicht angreifen. Set your affection on things above, not on things on the earth. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. He said, for you are dead, and your life is hid with Christ in God. Amen. You are dead to this world. Ihr seid gestorben und euer Leben you ist verborgen mit dem natural Christus. World. Ihr seid gestorben für die natürliche Welt, Amen. Für das natürliche System. The system of this world. Das System dieser Welt. Du bist tot. Für dieses System. You know, when my daughter when we celebrated my daughter's birthday. Als wir den Geburtstag meiner Tochter gefeiert haben. You know, Amina preached something that's Amina very interesting. Gepredigt vorher. Short, es war kurz, aber es war strong. Stark. He said, the old Jenny and the new Jenny, they are two different. Wie gesagt, die alte Jenny und die neue Jenny sind zwei verschiedene Personen. Amen. Amen. You know, they don't know that you are no longer the old. Sie erkennen nicht, dass du nicht mehr die alte Person bist. Praise the Lord. Hallelujah. That you no longer see those things that are here. They don't flick you. Those things that move them, don't move you. Du suchst nicht mehr nach den Sachen, die sie suchen. Die Dinge, die sie bewegen, bewegen dich nicht mehr. And once you are born again, your life does not belong to you any longer. Wenn du wiedergeboren bist, gehört auch dein Leben nicht mehr dir. Belong to Christ. Es gehört Christus. Amen. It doesn't belong to you. Es gehört nicht mehr dir. The earlier you know that, the better for you. Umso früher du das erkennst, umso besser für dich. You know you are ashamed of things. Du schämst dich. Why? Because your life, you still see your life belong to you. Du schämst dich noch wegen Dingen, weil du immer noch denkst, dass dein Leben dir gehört. If you really believe it belongs to Christ, Christ should be the one that should be ashamed. Dass es Christus gehört, dann müsste Christus die Person sein, die sich schämt. You know that's why you know Jesus talked about babies. Jesus hat über Babys gesprochen. He, you know, in Matthew 18. Matthäus 18. Über Kinder. Matthäus 18. He said you are to be like them. Sie sollen so wie sie sein. Ah, Matthew 18. Amen. Amen. Praise the Lord. Yeah. At the same time, from verse 1, came the disciple unto Jesus, saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? And Jesus called a little child. You know, before this time, you know, people always say Jesus loved little children. He loved everybody. Wir dachten, Leute, immer, wenn sie das lesen, he loved all of us. Es geht darum, dass Jesus Christus Kleinkinder liebt, aber darum geht es nicht. Das ist nicht das, was dieser Vers sagt. He said that Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them. And he said, verily I say unto you, except you be converted and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven. Until you are like Jezreel, you cannot enter into the kingdom of heaven. Könnt ihr nicht in das Königreich Gottes eingehen? How many of you know Jezreel? Mm-hmm. Praise the Lord. Hello. Until you are like that, you know, when he is naked, he's not even ashamed. Wenn er nackt ist, dann schämt er sich nicht. Gibt ihn nicht. Not, it's so wonderful how Jesus wants us to be before him. Und so sollen wir vor Jesus sein. And how we are to be, you know, that you so much, your focus is so much on him, that's nothing outside. Ist das Äußere dich nicht interessiert? You are untouchable. Du bist unantastbar. Amen. Amen. You know. Praise the Lord. Halleluja. You know, there's no work, there's work. We no bother Jezreel. Ob es Arbeit gibt oder nicht Arbeit, das interessiert Jezreel nicht. I'm just calling his name. He's coming in. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, there's no work, there's work. Just no bother him. Ob es Arbeit gibt oder nicht, das interessiert Jezreel nicht. There's no money, there's money, it doesn't bother. All he just say, hey. You know, just to play and say, hey. Spiel und reden. He said, you cannot enter. Not even living there. Enter, to just go in. Und hier steht, es geht nicht schon um da drin leben, sondern selbst das Eingehen schaffst du noch nicht mal, wenn du nicht so ein wie ein Kind bist. Until you are like that, you so cannot bist, enter. Kannst du nicht reingehen. Whosoever therefore shall humble himself as this little child. Tanya, can you help us to read verse 4? Matthäus 18, Vers 4. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Praise the Lord. Hallelujah. And whoso shall receive one such little child in my name, receiveth me. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Whoever bless you is blessed. Wer dich segnet, ist gesegnet. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when people bless you with anything, with something, you know. Wenn Leute dich segnen mit etwas. The magnitude of that blessing. Wissen die gar nicht, die Größe von diesem Segen. Sie erkennen das gar nicht. You never do anything for God's children in vain. Du, nichts, was du für Kinder Gottes tust, ist vergeblich. You know, he told Abraham, I will bless those that bless you. Hast du Abraham gesagt, ich werde die segnen, die dich segnen. Und ich werde die verfluchen, die dich verfluchen. I will bless those that bless you. Ich werde die segnen, die dich segnen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 6. Whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hung about his neck, and that he were drunk in the depth of the sea. For somebody to offend you, Jesus is saying, it's better for that person to go down. Jesus sagt, das ist das Beste, dass diese Person sich umbringt, als dass sie dich zur Sünde verführt. Because whoever offends you, offend him. Weil wer dich verführt sozusagen, wer dich angreift, greift Jesus an. Aber erkennst du das? Siehst Do du you das? Believe that Glaubst is du das? Dass das deine Identität ist? Dass das für dich steht? Er möchte, dass du verwurzelt bist in seiner Wahrheit. That is why, you know, if you believe that, when people offend you, you will be praying for them. Also, wenn Leute dich dann verfolgen, dich beleidigen oder verfluchen oder gegen dich sind, wirst du sogar Mitleid für sie haben. Because und für sie you beten, know the promises weil du weißt, of your father. Du kennst die Versprechen deines Vaters. Amen. Amen. You will be praying for them because you know that whatever they are doing to weil du you, weißt, was immer sie dir antun, ist ein Problem für sie. Amen. Amen. If you see him, wenn du Jesus siehst, he said, "Woe unto the world because of the offenses." Wehe der Welt wegen den Anstößen. For it must need be that offenses come, but woe to that man by whom the offense cometh. Denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jedem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. If you can remind yourself of Christ, wenn du dich an Christus erinnern kannst, when somebody offends you, jemand dich angreift, wirst du anfangen, für diese Person you zu beten. Du wirst Mitleid haben mit der Person. It's a war on toward that man. Wehe diesen Menschen. You know, here he's not talking about unbelievers even offending you. Hey, even believer, the so-called believer, but children offending one another. Es geht nicht nur um Kinder, Ungläubige, die Gläubige Fight angreifen, sondern auch Gläubige, die andere Gläubige angreifen. Amen. Wherefore, if your hand or your foot offend thee, verse 8, cut them off and cast them from thee. It is better for thee to enter into life, have or maim, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire. Praise the Lord. Hallelujah. You know, things will come. Dinge werden kommen. That want to take you out of his word. Die dich aus seinem Wort rausnehmen wollen. It's not about things. Nicht schlimme Dinge. This work good things. Sondern sogar gute Dinge werden kommen. You know, husband. Ein Ehemann. You see, let me call it mate, you know. Eine friends. Ehefrau. Freunde. Good job. Ein gutes Jobangebot. Good job. Somebody just tell you, I will be paying you, you know, every Sunday, 1,000. Jeden Sonntag 1,000 Euro. You forget about it. You know, somebody wants a lady. I preached to her, she said she would be coming. Es gab eine Frau, ich habe zu ihr gepredigt und sie hat gesagt, sie wird kommen. So she did not come. When I met und sie ist dann nicht gekommen. Und ich habe dann gefragt, wieso bist du nicht gekommen? Sie sagt, wegen der Entfernung. Es ist sehr weit weg. I said, if I tell you that I'll be giving you 1,000 when you come. Yeah, I said I will come. If you say that of money, I will just come. Ich habe dann gefragt, okay, wenn ich sagen würde, dass du jeden Sonntag 1,000 Euro hier abholen kannst, würdest du dann hierhin kommen? Hat sie gesagt, natürlich, dann würde ich auf jeden Fall kommen. Which is greater? Aber was ist größer? Leben oder Geld? Christ is the one taking care of Christus life. Ist derjenige, der auf dein Leben aufpasst. Amen. Amen. Money cannot take care of your life. Geld kann nicht auf dein Leben aufpassen. Only Christ. Nur Christus. Once you are born again, wenn du wiedergeboren bist, gehört dein Leben nicht mehr dir. Belong to Christ. Es gehört Jesus Christus. It is Christ's property. Das ist der Besitz von Christus. And it's only Christ that can take care of it. Und nur Christus kann darauf aufpassen. Amen. Amen. And how can he take care of that life? Und wie kann er auf dieses Leben aufpassen? By you seeing him. Indem du ihn siehst. Stop seeing yourself. Wir müssen aufhören, uns selbst stop zu sehen. Aufhören, unsere Umgebung just zu sehen. Stop seeing your circumstances. Unsere Situation zu sehen. Amen. Amen. Again, we are not here to judge anybody. Wir sind nicht hier, um über irgendjemanden zu richten. Judge those that committed suicide. Über die zu richten, die sich das Leben nehmen. Go to John 12 again. Johannes 12. Vers 48. Johannes 12, 48. Let's go there again. Vers 48. Amen. Amen. You see, it said, he that receiveth me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Amen. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. We are not here to judge anybody. Wir sind nicht hier, irgendjemanden zu richten. They already have one that judged them. Sie haben schon einen Richter. The word of Christ. Das Wort von Christus ist ihr Richter. The message you preach today. Die Botschaft, die du mit ihnen geteilt hast, ist ihr Richter. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So can you help us to read verse 49? Johannes 12, 49. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Praise the Lord. Halleluja. He said, for I have not spoken of myself. For Jesus is all about the Father. Für Jesus geht es nur um den Vater. Can your life be that way? Kann dein Leben auch so can sein? You live that kannst same du das gleiche Leben führen, was Jesus that for him is all about the Father. Ging's nur um den Vater. And for you it's all für about dich Christ geht's today. Nur um Christus. Amen. Amen. He came to show us how to live. Er kam uns zu zeigen, wie wir leben how sollen. To live the life wie wir das Leben führen, that he gave us. Was er uns gegeben hat. Amen. Amen. He came to show us to help us to understand kam it, how uns to zu live helfen, it. Zu verstehen, wie wir dieses Leben führen. For I have not spoken of myself, but the Father which sent me. He gave me a commandment, what I should say, and what I should speak. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. For Jesus is all about the Father. Jesus geht es um den Vater. For all should all be about Jesus. Und sollte es nur um Jesus gehen. Amen. Amen. The Holy Spirit. Reveal Jesus to us. Der Heilige Geist offenbart uns Jesus. That is our life today. Das ist unser Leben. To reveal our life to us. Er sollte uns unser Leben Christ offenbaren. Christus ist unser Leben. Amen. How to live that life. Und wie wir dieses Leben führen. That he, that we are born into. In das wir geboren sind. Amen. Amen. You know, if it is all about Jesus for us. Wenn es uns nur um Jesus geht. Just like for Jesus all about the Father. So wie es Jesus nur um den Vater ging. If it is all about Jesus for wenn es uns nur um Jesus geht, we will not commit suicide. Werden wir uns nicht das Leben nehmen. Amen. Amen. You know, Christ's world is so different. Die Welt von Christus ist anders. So different from religious life. Ist anders als ein religiöses religious Leben. World. Religious world. Als die religiöse Welt. Which you know the Christianity. Das Christentum. Christianity. Das Christentum. I'm not against that word Christianity. Ich bin nicht gegen das Wort Christentum. But I hate religion. Aber ich hasse Religion. I hate religion. Hast du Religion? For them, yeah. It's for them it is going to heaven. Ihnen geht es darum, in den Himmel zu gehen. It is when they get to heaven. Wenn sie im Himmel sind. Until they die, they never believe they are in heaven. Sie glauben erst, wenn sie sterben, sind sie im Himmel. But in Christ walk, aber in der Welt von Christus. Jesus said, we are already there. Da sagt Jesus, wir sind schon im Himmel. If you live by sight, you wenn are du per Sicht lebst, bist du nicht im Himmel. How to live in heaven is by, wir leben is Himmel, living by faith. Indem wir im Glauben leben. When you see Christ, wenn wir nur Christus sehen. Your focus is so, wenn dein Fokus so auf ihm liegt. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In John 13, verse 15, Christ is our example. Johannes 13, 15 steht, sagt Christ, dass er unser Beispiel ist. You know, those that kill themselves, they are not our example. Die Menschen, die sich das Leben nehmen, sind nicht unsere Vorbilder. Amen. Amen. You know, those even the bad, you know, a lot of people in the Bible, you know, those, you know, Paul said, be like me. Paulus hat gesagt, wie soll er sein? Why? Because he repented. Weil er Buße getan hat. Look at what Paul said. 1 Corinthians 11. 1. Korinther 11. Go to 1 Corinthians 11. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Why will I say be like me? Wieso sage ich, seid so wie because ich? I follow Christ. Weil ich Christus folge. Because my focus is so weil mein Fokus Christ auf Christus liegt. Look at from verse 1 and 2. 1. Korinther 11, 1 und 2. He said, be ye followers of me, even as I also am of Christ. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Follow me, because I follow folgt Christ. Mir, weil ich Christus folge. It's not follow me because I'm your natural father. Nicht your folgt natural mir, father. Weil ich dein Vater bin oder deine Mutter bin. Or, you know, what they follow. He said, because I follow weil Christ. Ich Christus folge. And now I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the ordinances as I deliver them to you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus said he's our example. Jesus sagt, er ist unser Vorbild. And not those that disobey his voice. Und nicht die, die ihr seine Stimme missachten. Even Elijah is not our example. Auch Elijah ist auch nicht unser you Vorbild. You know, Samson is not our Samson example. Samson ist auch nicht unser Vorbild. Let us go and just look at Samson's life. Schau uns mal das Leben von Samson an. You know, Samson, you know, people will want to see him that he committed suicide. Leute wollen versuchen zu sagen, dass Samson Selbstmord begangen hat. He did not commit. Aber das hat er nicht. That was not suicide, amen. Mm. He was going to die anyway, amen. Er wäre so oder so gestorben. There are a lot of things to learn there. Es gibt in dieser Geschichte so viele Sachen, die man lernen kann. Judges 16, let us quickly go on, amen. Richter 16. Praise the Lord. Halleluja. God bless you. Amen. Okay. Judges. We look at two people's like that, Samson and then that of Elijah, Samson, amen? Yeah, amen? They look similar, amen? Amen. And if we read it first from verse 28. Richter? Judges 16, verse 28. 16? 28, from verse 28. Okay. He said, and Samson called unto the Lord and said, 28. O Lord God, remember me, I pray thee. And strengthen me, I pray thee. Only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my two eyes. They remove his two eyes. Sie haben ihm die Augen ausgestochen. Amen. Amen. He said, let me avenge for my two eyes. Er wollte sich rächen wegen seinen zwei Augen. Yeah, he was after vengeance. Ihm ging es um Rache. Amen. Amen. And Samson took hold of the two middle pillars upon which the house stood and which it was borne up. Of the one with his right hand, and of the other with his left. And Samson said, let me die with the Philistine. And he bowed himself with all his might. And the house fell upon the Lord and upon all the people that were therein. So the dead which he slew at his death were more than they which he slew on in his life. Amen. Mm-hmm. If you look at this time, wenn du diese Zeit anschaust, it's so different from our time. Ist anders als deren Zeit. You know, here you will not say God should kill people today and God obeys your voice. Du wirst heute nicht sagen, Gott, gib mir die Kraft, diese Leute umzubringen, und auf einmal gibt Gott dir die Kraft, um diese Leute zu töten. Weil in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, ist die Zeit von Gnade und Barmherzigkeit. You know, here, you know, this time, you know, Jesus said, I'm not here to kill, but to save. Jesus sagt, ich bin nicht hier, um zu töten und zu retten. Amen. And if you look at, let's say, Judges 14. Let's go to Judges 14. Richter 14. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know the word to use for him, for Samson. Amen. Amen. I don't know the word even to use for him. Look at Judges 14. Richter 14. From verse 1. Right. And Samson went down to Timnah and saw a woman in Timnah of the daughter of the Philistines. And he came up and told his father and his mother, and said, I have seen a woman in Timnah of the daughter of the Philistines. Now, therefore, get her for me to wife. Amen. Amen. You know, the Philistines, they were enemies to the Israelites. If this is one finder, amen. Then his father and his mother said unto him, is there never a woman among the daughters of your brethren, or among all the my people, that thou goest to take a wife of the uncircumcised Philistines? The Philistines, they don't have covenant with God. Die Philister haben kein Bündnis mit Gott. But the Israelites have covenant with God. Aber die Israeliten haben ein Bündnis mit Gott. And Samson said unto his father, get her for me, for she pleaseth me well. You know, for Samson, it was much of the flesh. Und für Samson ging es um das Fleisch. His flesh was always crying. Sein Fleisch hat immer gerufen. He always obeyed his flesh. Er hat immer seinem Fleisch gehorcht. Though here, look at verse 4. But his father and his mother knew not that it was of the Lord that he sought an occasion against the Philistine. For at that time, the Philistine had dominion over Israel. Praise the Lord. Hallelujah. There was something the Lord was planning to do here. Aber dieser Wunsch, dieses Verlangen nach dieser Frau aus Philisterfrau war von Gott, weil Gott einen Plan hatte, einen Grund, weshalb er das so herrichten wollte. If you, I will, you know, the flesh was always Samson's problem. So hat immer das Fleisch als Problem. And there's a place we go to. Amen. Amen. If you walk by the flesh, wenn du durch das Fleisch wandelst, ist das tot. You know, I know that here it is as if that was how God was going to walk, use Samson to destroy the Philistines. Ich weiß, das ist so ist, dass der Herr mit dieser Aktion sozusagen die Philister zerstören wollte durch Samson. you know, if your desire is not, it's like somebody told me the other day that it was God's will that Joseph was sold. Wie jemand, der mir mal gesagt hat, das war Gottes Wille, dass Josef verkauft wurde. He said it was God's will that Joseph went to prison. Es war Gottes Wille, dass Josef ins Gefängnis geht. It's a lie. Was ein Lüge. That's not the will of God. Das war nicht der Wille Gottes. Amen. Amen. If you look at it, because Joseph later talked about something. Look at it. Let's Genesis 15. Erster Mose. Go to Genesis. Put something here. We are still coming here. Genesis. Erster Mose. Verse 19 and 20. And Joseph said unto them, fear not, for I am in the place of God. But as for you, you thought evil against me, but God made it unto good. You see there? 1. Mose 50, Vers 19 und 20. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Amen. Amen. You know, they thought evil against Joseph. Sie haben ihm Böses angetan, seine Brüder. That is not from God. Es war nicht von Gott. It is not from God that what it says, Samson sleeping with the Philistines. Das war nicht von Gott, dass Simson eine Beziehung mit den Philistern eingeht. Samson does not need to sleep with the Philistines before God can walk through him. Simson hätte nicht erstmal, war nicht gezwungen, mit den Philistern einen Bund einzugehen, um his mit denen zu schlafen, so much damit evil. Gott die Philister zerstören kann und seinen Willen tun kann, sondern Gott hat das, die Fleischeslust von Simson benutzt, um die Philister zu zerstören. There's a place in the Bible that said the calling, the gift and the calling of God is without repentance. Eine Stelle in der Bibel steht, dass die Berufung und die Gaben von Gott ohne Buße sind. You know, if he call you to do something, wenn er dich beruft, etwas zu tun, you might even come here and want to be doing it evil, doing it in another way. Tust du es dann auf eine, kann es sein, dass du es auf eine schlechte Weise tust? And the way you are doing it, und he can even go through there and even do still achieve what he wants to achieve. Kann But er, that does not mean it's coming from him. Kann er auch selbst, wenn du es in deinem Vermasseln, in deinem schlechten Umsetzen von seinem Plan, kann er es immer noch zu seinem guten umsetzen. Das heißt nicht, dass dieses Vermasseln und dass dieses Schlechte, was du dann hinzugefügt hast, von ihm kommt. You know, if we look at that of marriage, zum Beispiel im Thema Ehe. He said, I made them male and female. Ich habe sie zu Mann und Frau gemacht. Not one male, three female. Nicht ein Mann und drei Frauen oder umgekehrt. You see, he said, but because of the hardness of your heart. Aber wegen der Verhärtung eures Herzens. That is why God allowed it. Deswegen hat Gott den Scheidebrief zugelassen. You know, when he slept with Bathsheba. Oder genauso wie mit David, als er mit Bathsheba geschlafen hat. God said, if you wanted more wife, I could have given you. Hat Gott zu ihm gesagt, hättest du gesagt, dass du mehr Frauen willst, hätte ich dir mehr Frauen gegeben. More wife is not coming from him. Aber es ist nicht Gottes Wille. That is not his will for us. Das ist sein Wunsch für uns. But because of the heart of man. Aber wegen des Herzens der Menschen. I don't know if somebody is getting it. Amen. Amen. A lot of things that he doesn't desire for us. Will er nicht für uns. It is, you know, he can give you things without desiring it for you. Er kann dir diese Dinge geben, ohne dass er diese Dinge für dich will. He gave the children of Israel manna. That's Psalm 78. Go there. Amen. Amen. Go to Psalm 78. Psalm Amen. 78. Psalm 78. Praise the Lord. Halleluja. Der Mensch glaubt, will nicht daran glauben. Ihm fällt es schwer, an Gott zu glauben. Diese teuflischen und fleischlichen Wünsche sind so schwer in ihrem Herzen der Menschen. Psalm 78, Vers 18. And they tempted God in their heart by asking meat for their lords. Yea, they spoke against God. They said, can God furnish a table in the wilderness? Behold, he smote the rock, that the water gushed out, and the stream overflowed. Can he give bread also? Can he provide flesh for his people? You know, God, the God has said, to them, go through this desert. You see not, will you just leave them for them to just die like that? Der Gott, der sie in diese Wüste geschickt hat, er würde sie doch nicht in dieser Wüste sterben lassen, einfach so. He knows that he's going to feed them. Gott weiß doch, dass er für sie sorgen muss. He knows that dort, he's going to take care of dort them. Wo er die Leute hinschickt, wird er doch auch für sie sorgen. But according to his own way. Aber nach seinen Wegen. According to his own desire. Nach seinen Wünschen. But man always have their desire. Aber der Mensch hat seine eigenen Pläne und eigenen Wünsche, die bösartig sind. Vers 21. Therefore the Lord heard this and was wroth. So a fire was kindled against Jacob, and anger also came up against Israel, because they believed not in God and trusted not in his salvation. Though he had commanded the clouds from above, and opened the doors of heaven, and had rained down manna upon them to eat, and had given them to the corn of heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Man did eat angels' food. That's verse 25. You see there. He sent them meat to the food. He caused an east wind to blow in the heaven, and by his power he brought in the south wind. He rained up flesh upon them as dust, and fattened fowls like as the sand of the sea. And he let it fall in the midst of their camp, round about their habitation. So they did eat, and were well filled. For he gave them their own desire. You see that? Er gewährte ihnen, wonach sie gelüstet hatten. Desire, but their own desire. Ein Wunsch, der nicht Gottes Wunsch war, sondern ihr eigener. He was going to feed them. Er hätte sie versorgt. But not. He did not feed them according to his own desire. Aber er hat sie nicht so versorgt, wie er es wollte. But according to their own sondern desire. Sondern wie sie es wollten. Can somebody understand it? Praise the Lord. Yeah. If God call you to do something, Gott eine Aufgabe gibt. You know, you can be. He have his own way. Hat seine eigenen Wege, wie er Dinge umsetzt. And the natural man have their own way. Und der natürliche Mensch hat auch seine Wege, wie er And a lot of us, and you know, Satan, you know, the natural man's way is always Satan's way. Natürlich, die Wege des natürlichen Menschen sind immer teuflisch, weil sie nicht christlich, weil sie nicht von Christus sind. We find it difficult to understand his ways. Uns fällt es schwer, seine Wege zu verstehen. Because of the flesh. Wegen dem Fleisch. Because of the five senses. Wegen den fünf Sinnen. That we always bring us out, bring us down, take us out. Die uns immer wieder ablenken von seinem Wort, von seiner Wege. God does not use destruction on his children. Gott nutzt nicht Zerstörung, um uns was beizubringen. Amen. He will not, he cannot, you know, he cannot give you cancer to bring you to him. Er wird dir keinen Krebs geben, damit du zu ihm kommst. Amen. He corrects us with his own word. Er verbessert uns mit seinem and Wort. And not with problems. Nicht mit Problemen. Amen. Amen. He doesn't correct us with problems. That is John 15. He said he trains us with his own word and not with problems. Er lehrt uns mit seinem Wort, nicht mit Problemen. Praise the Lord. Halleluja. You know, Samson said, let me die. That's Judges 16:30. Amen. Richter 16, Vers 30. If you walk by sight, you will say the same thing. Wenn du per Sicht gehst, wirst du das Gleiche sagen. He walked by sight. Er ist per Sicht gegangen. You know, that problem that he was in, das Problem, in dem er war, is not from God. War nicht von Gott. It's not from God that the pool is too high. Das war nicht von Gott, dass man ihm die Augen ausgestochen hat, die Haare gestochen It's not coming from God. Das war nicht Gottes Wille. My God is not a wicked God. Mein Gott ist kein böser Gott. Amen. Amen. But because of his soul flesh, that he always obeyed. Er immer gehorcht hat. You know, we do the same thing wir today. Tun das Gleiche heute. You know, for instead of us to depend on him for our mates, anstatt uns auf ihn zu verlassen, we go and pick and choose whoever we want to marry. Entscheiden wir, wenn wir heiraten. Who fit us? We know with our common sense that he's good. Wer mit unserem eigenen Verstand zu uns passt. And when problem comes, wenn dann Probleme kommen, we are crying. Weinen wir. Why did you allow me to even know him? Gott, wieso did he tell you to marry him? Hast du überhaupt zugelassen, dass ich diese Person überhaupt kennenlerne? Was soll das Ganze? Aber hat er dir gesagt, dass du diese Person heiraten sollst? A lot will die. Viele Leute werden sterben. Because of walking by sight. Weil sie per Sicht gehen und nicht glauben. By faith. Look at 2 Corinthians 4. 2. Korinther 4. Look at what Paul said, the writer of 2 Corinthians. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Look at how, you know, if you look at Samson, you just know that the true God was not even there. Wenn du dir die Geschichte anschaust, dann siehst du, dass es hat nichts mit Gott zu tun. Diese Schmerzen, die er leiden musste, waren höllisch. Das war nicht von Gott. Amen. 2. Korinther 4. 2. Korinther 4. We always, you know, man always obey their own voice. Der Mensch folgt immer seiner eigenen Stimme. Der Stimme des Teufels. The voice of the flesh. Stimme des Fleisches. The voice of religion. Stimme von Religion. They follow it and they obey. Sie folgen dieser Stimme. You know, they might even think it's the voice of God. Sie denken sogar, es ist die Stimme Gottes. It's not the voice of God. Aber es ist nicht die Stimme Gottes. In 2 Corinthians 4, from 2. Korinther 4, 16. It says, for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. You know, if even you are going through fire. Das wenn du durchs Feuer gehst. You know, if it is God, wenn es if Gott it ist, is Christ, wenn es Christus ist, you will still rejoice. Wirst du dich dennoch freuen? Is somebody understanding me? You know, if even you are in fire, you know these three Hebrew boys, they were dropping fire. The Bible said their body did not smell smoke. Die Bibel sagt, sie haben nicht mal nach Rauch gerochen. Even when they stoned Stephen, auch als die Stephanus gesteinigt was haben, praying for them. Während er gesteinigt wurde, hat er für sie gebetet. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said, for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Amen. for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and entire weight of glory. And you know, these people that kill themselves, I don't know if they have ever read all these places. Ich weiß nicht, ob Menschen, die sich das Leben nehmen, ob sie diese Stellen gelesen haben. If there is anybody that should kill himself, should be Paul. Wenn sich jemand umbringen sollte, dann wäre es Paulus gewesen. Going from prison to der von Gefängnis prison. Zu Gefängnis gewandert. Somebody sleeping in air condition. You know, I don't even know what they want. Ich weiß, was die Menschen wollen. I don't know. You know, I don't know what their problem. Ich weiß, was das Problem ist. Amen. Amen. Eden, you know what is Eden? Speak evil against God because of them. Und Ungläubige sprechen schlecht über Gott wegen diesen Menschen. That's what Paul said. Das sagt Paulus. In Art of Apostle. In Apostelgeschichte. He said they speak evil. Sie reden against schlecht God because of gegen Gott wegen ihnen. For our light affliction, which is but for a moment, working for us a far more exceeding and an eternal weight of glory, where we look not at the things which are seen. But are the things which are not seen. For the things which are seen are temporary. But the things which are not seen are eternal. Amen. Amen. Praise the Lord. Zweite Runde 5, 1. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, and house not made with hands, eternal in the heavens. Praise the Lord. You see, all this should give you rest. Das sollte uns Frieden und Ruhe geben. If you can understand all this. Wenn du das verstehst. That is not about outside. Das ist schon was Äußeres. If even your marriage is not working. If even you are full of sicknesses and diseases. Voll von Krankheiten wirst. You have Jesus. Du hast Jesus. That just love you so much. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. For in this we grow. Earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. We even want to be there in heaven. Wir Amen. Amen. We even say we want to be there. If so be that being clothed we shall not be found naked. For we that are in this tabernacle do groan, being bodied. Not for that we would be unclothed, but clothed upon. That immortality might be swallowed up of life. Now, he that hath wrought us for the selfsame thing is God. Who also has given unto us the earnest of the Spirit. Therefore, we are always confident, knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. I don't know if you understand all this. Amen? Mm-hmm. But we walk by faith and not by sight. I don't know if you know how to walk by faith and not by sight. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie man durch Glauben wandelt und nicht durch Schauen. How to walk by faith. Wie wir durch Glauben wandeln. Indem wir Christus sehen. And also stop seeing those problems. Und nicht das Problem sehen. You know, Samson saw the problem. Simson sah das Problem. And that's why he said, let me die. Und deshalb hat er gesagt, ich will sterben. He was seeing the problem. Er hat das Problem gesehen. Amen. Amen. If you see the problem, you will say the same thing. Wenn du das Problem siehst, wirst du das Gleiche sagen. Amen. Mm-hmm. You know, walking by faith is seeing per Christ alone. Glauben zu wandeln heißt, Christus allein zu sehen. For we walk by faith and not by sight. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. We are confident. Yeah. I say, I'm willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Amen? Mm. Wherefore, we labor that whether present or absent, we may be accepted of Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body. According to that he has done, whether it's good or bad. Praise the Lord. Hallelujah. Our body belongs to him. Unser Körper gehört ihm. Our spirit belongs to him. Unser Geist gehört ihm. You cannot separate it. Du kannst es nicht trennen. Just like you want. So wie du willst. Amen. Amen. He is the one that he is in charge of everything that you now have. Ihm gehört alles, was du hast. He said in verse 10, he said you are going to give account of your body. Amen? Sin. You know, I hope Samson is even saved. Ich hoffe, dass Samson errettet ist. I pray ich hoffe, dass er es geschafft hat. I hope he is with the Lord. Dass er beim Herrn ist. That God used you does not mean you are saved. Weil nur weil Gott dich benutzt, heißt das nicht, dass du errettet bist. And that's one thing. You know, people always think that once God just used you, this means you are saved. Leute denken, that is not the meaning. Sobald Gott dich benutzt, bist du errettet, bist du ein Prophet, bist du ein Bischof, bist du alles. Aber es heißt nichts. And that's why we are not to allow anybody to be our example. Deswegen dürfen wir nicht zulassen, dass irgendjemand unser Vorbild ist, nur Christus. Amen. Amen. A lot of people, you know, it's the outside you see, you never see the inside. Immer das Äußere, nicht das Innere. If you look at Ishmael, there are a lot of things that we need to quickly look at. Amen. Look at Ishmael and even his mother. Und seine Mutter. Genesis 17. Let's go. 1. Mose 17. Amen. Amen. Genesis 17. 1. Mose 17. Genesis 17 from verse 18 to 22. 1. Mose 17, 18 bis 22. And Abraham said unto God, Oh, that Ishmael might live before thee. And God says, Sarah, your wife, shall bear thee a son. Indeed, and thou shalt call his name Isaac. And I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. And as for Ishmael, I have helped thee. Behold, I have blessed him. You know that God bless you does not even mean you are saved. Weil Gott dich segnet, heißt auch nicht, dass du errettet bist. I don't know if somebody is understanding me. Amen. Amen. You know, he said, I have blessed him, and I will make him fruitful, and I will multiply him exceedingly. 12 princes shall be begot, and I will make him a great nation. It's God that is promising Ishmael something here. Gott verspricht Ishmael etwas. Why? Because Abraham was worried about Ishmael. Weil Abraham sich Sorgen gemacht hat über Ishmael. Amen. Amen. Because he knows that God's choice was Isaac. Er wusste, dass Gottes Wahl Isaac ist. That was God's desire Gottes, for him. Das war Gottes Wunsch für ihn. And not Ishmael. Und nicht Amen. Ishmael. And but God said, I will bless also Isaac. Ishmael. Aber Gott hat gesagt, mach dir keine Sorgen, ich werde Ishmael um deinetwillen dennoch segnen. And even if you look at also in that of the mother, that is Hagar. Auch wegen der Mutter, wegen Genesis Hagar. 16. 1. Mose 16. If we read from verse 2. Vers 2. And Sarah said unto Abraham, Behold now, the Lord hath restrained me from bearing. I pray thee, go in unto my maid. It may be that I may obtain children by her. And Abraham hearkened to the voice of Sarah. Do you know how the flesh is always crying? The same flesh. Das ist das the Fleisch same flesh everywhere. Das Fleisch, das gleiche Fleisch the überall. Same system of the world. Das gleiche System der Welt. The same tradition. Die gleiche Tradition. Yeah, this is happy in Africa. You diese know, Dinge if passieren. You give your husband, a wife, somebody to have kids. Passieren immer noch in Afrika. Amen. You know the same flesh that always that you know that is not the desire of the Lord. Das Fleisch, was seine eigenen Wünsche sucht und nicht die Wünsche des Herrn. It's seeking for its own desire. Es sucht nach seinen eigenen Wünschen. And Sarah, Abraham's wife, took Hagar, her maid. Verse 3. The Egyptian. After Abraham had dwelt 10 years in the land of Canaan and gave her to her husband, Abram, to be his wife. And he went in unto Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, she mistreated her mistress was despised in her eyes. It's normal, amen. Mm. That is the natural world. Und es ist normal, dass dann halt dieser Respekt sozusagen weggeht, weil sie sich dann denkt, ich habe das Kind und du nicht. And Sarah said unto Abram, my wrong be upon thee. I have given my maid unto your bosom. And when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. The Lord judge between me and thee. But Abraham said unto Sarah, Behold, thy maid is in your hand. Do to her as it pleaseth thee. And when Sarah dealt hardly with her, she fled from her face. And the angel of the Lord found her by the fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur. You know that... Is that deep? You know that God is deaf to see, listen to us does not mean we are saved. Dass Gott uns zuhört, heißt nicht, dass wir errettet sind. It does not mean that is what he wants for you. Das heißt auch nicht, dass das sein Wille ist. You can't be just after something. Du kannst hinter etwas hergehen. And that's very thing. That is not what he wants for you. Und die Sache ist nicht das, was er will. But if you push him, aber wenn du dazu zwingst, wird er dir das geben. Amen. He's always there for us. Er ist immer da für uns. And he said, Hagar, Sarah's maid, verse 8. Whence comest thou? And whither wilt thou go? And she said, I flee from the face of my mistress, Sarah. And the angel of the Lord said unto her, return to your mistress, and submit yourself under her hand. And the angel of the Lord said unto her, I will multiply thy seed exceedingly. That's Hagar. He's talking to Hagar. Amen. To Hagar. That it shall not be numbered for multitude. And the angel of the Lord said unto her, behold, thou art with child, and shall bear a son, and shall call his name Ishmael, because the Lord hath heard your affliction. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know if you can connect all this together. Amen. Amen. Amen. You can see that in all this. In all diesen Situationen. If you even look at that of David. Auch bei David. Amen. And God said, I could have given you more if you have asked me. Jesus gesagt, als Gott gesagt hat, dass er ihm mehr gegeben hätte, hätte er darum gebeten. You know how we do things. Wie wir Sachen machen. And how the Lord wants us to do things are two different things. Wie der Herr Sachen machen möchte, ist nicht gleich. Amen. Amen. He can tell you start the ministry. Kann er sagen, fang mit der Gemeinde an. And the ministry he wants you to start. Die Gemeinde, mit der it can be wird. Just only 5 people. Vielleicht nur mit 5 Leuten sollen da sein. But we always desire big things. Wir wollen große Sachen. And we are hungry for big things. Wir sind hungrig nach großen Sachen. Amen. Amen. So you know, until we listen to him and obey his voice. Seiner Stimme gehorchen. There's going to be problem. Wird es keine Probleme mehr geben? You know, Jesus said from the beginning it was not so. Jesus sagt, von Anfang an war es nicht so. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Let's quickly look at this last one. Amen. Amen. That is 1 Kings 17. 1. Könige 17. 1 Kings 17. Please learn to desire what the Lord desires for you. Lernt das zu suchen, was der Herr für euch möchte. Something is not coming, don't force it. Wenn etwas nicht kommt, erzwinge es bitte nicht. You know, there was something we watched on TV yesterday. Wir haben uns etwas im Fernsehen anguckt gestern. Concerning a woman that a German lady that married a black man. Eine deutsche Frau, die einen Nigerianer geheiratet hat. And this story was interesting. Die Geschichte war sehr interessant. Because they were just 6 weeks, they knew each other 6 weeks, they married. Sie kannten einander 6 Wochen und nach 2 Wochen hatte ihr einen Heiratsantrag gemacht und in der 6. Woche haben sie geheiratet. And these two, they are now, they are children of God. Sie sind Kinder Gottes. And they have been married now for more than 20 years or so. Sie sind jetzt mehr als 20 Jahre verheiratet. Amen. Amen. So here, you know, I just pray that, you know, anywhere we are, the Lord always meets us. Da wo wir sind, trifft uns auch der Herr. And sometimes we think it's about us. Manchmal denken wir, es geht um uns. And not know it's not about us, it's about Christ. Es geht nicht um uns, es geht um Christus. The lady was speaking, and for her it was more of herself and the husband. Und die Frau hat gesprochen und es ging ihr mehr um sie selbst und ihren Ehemann. It's more of Christ. Aber es sollte mehr um Christus gehen. Because you know, if you see it as more of yourself and your husband, mehr über dich selbst und dein Ehemann im Fokus hast, dann bist du wie eine Zeitbombe. Anything can happen. Dann kann irgendwas passieren. This woman was always saying, my husband loves me, my husband loves me. Hat gesagt, dass ihr Ehemann sie liebt. It's good. Das ist gut. Amen. Amen. Let the love be based on Christ. Aber lass einfach zu, dass die Liebe auf Christus basiert. Let it be, my husband loves Christ. Dass der Fokus darauf liegt, dass ihr Ehemann halt auch Christus liebt. That it is all about Christ. He loves Christ. Dass er Christus liebt. You know. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. The storyline was beautiful. They are still together. War wirklich schön. But that, you know, you are together for 100 years and you cannot even make heaven. That's not good. Aber das Ziel ist nicht für immer zusammen, also 100 Jahre together. Verheiratet zu sein und dann in die Hölle zu gehen. Das Amen. Ist unser Ziel. It's about that we allow Christ to be with us. You know, even the husband spoke. I listened to the husband a little bit. The husband spoke and said, we have this, we have the children, we have. Before, you know, it's about property. Und der Ehemann hat auch ein paar Mal gesprochen und ihm ging es auch mal nur um das, was er hat. Es ging um Dinge, die er hat. Aber es sollte um Christus gehen. Dass wir Christus haben, das ist unsere Freude. That is what I love. And that is what I always want to hear from. Das möchte ich von Menschen hören. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. 1. Könige 17. If you look at somebody here, please read it at home because of time. We think we are about to close. Read 1 Kings 17. 1. Könige 17. The story of Elijah. Die Geschichte von Elia. Very interesting. Amen. Amen. And if you look at Elijah was the kind that heard the voice of God. Elia war jemand, der die Stimme Gottes hört. He hears the voice of God. You know, Samson, when the Holy Spirit come upon him, he start killing the Philistines. He always become so powerful. Amen. Mm-hmm. Because the Holy Spirit come and go. Amen. Bei Samson zum Beispiel, er war jemand, sobald die Kraft des Heiligen Geistes über ihn kam, wurde er so stark, dass er einfach jeden und alles zerstören und umbringen konnte. Amen. Mm-hmm. And you know, Elijah here was so strong. Elia war auch stark. In faith. Aber im Glauben. In believing God. Gott zu glauben. That he was so bold to go to a king. Dass er so mutig war, dass er zu einem König gegangen ist. Und dem König eine Botschaft ausgerichtet hat. Amen. Amen. If you read it, he said, after giving the king a message, then the Lord now spoke to him again. Und nachdem er dem König diese Botschaft gegeben hat, hat der Herr nochmal zu ihm gesprochen. There is always a place called there for you. Es gibt immer einen Ort, an dem Gott dich haben möchte. Please read it, amen. This very place you will the Lord will reveal a lot of things. Der Herr wird euch vieles in diesen Stellen offenbaren. After informing the king that there will be no rain for 3 years. Nachdem er dem König gesagt hat, dass es 3 Jahre keinen Regen in diesem Land geben wird. Then the Lord told him that he should leave the palace and now go to Brook Cherry. Hat der Herr that gesagt, he has sent the raven to feed him. Er soll weg aus dem vom Palast gehen und zum Bach Kriet gehen und an diesem Bach werden Raben ihn versorgen. And in that place in verse 4, that place was getting dried up. That is the Brook Cherry. Und dieser Bach, aus dem er halt immer trinken konnte, irgendwann ist er halt ausgetrocknet und das ganze Wasser war weg. And the Lord knows, he knows, you know, you don't need to tell him, you know, don't remember me. You know, that's the song that we always sing then. Remember me, oh Lord, remember me. You know, you don't need to tell him to remember you. He knows everything. Amen. Und diese Stelle zeigt uns, dass Elia musste Gott nicht an die Situation erinnern und sagen, ey, das Wasser geht langsam aus. Wie sieht's nach Alternativen aus, sondern Gott muss sich erinnert werden. Er weiß, was wir brauchen. Then God told Elijah to not go to the widow woman. Und dann hat Gott zu Elia gesagt, geh zur Witwe. That he has commanded the widow woman to feed him. Und dass die Witwe ihm auch versorgen wird. And from there, you know, if you look at it down, something happened to the woman, and Elijah also solved. God solved the problem through Elijah. Und auch da ist dann wieder was passiert. Und auch Elia, oh Gott, hat Elia dort wieder genutzt, um das Problem zu lösen. Anniversary 18. Amen. Vers 18. Then Elijah killed 400 prophets of Baal. Dann hat Elia 400 Propheten von Baal getötet. And you know, after killing them, nachdem er sie alle getötet hat, if we let us just read it a little bit, amen. Okay, from verse 21 of 1 Kings 18. 1. Könige 18, 21. And Elijah came unto all the people and said, how long shall you between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answer him not a word. And then said Elijah unto the people, I alone remain a prophet of the Lord. But Baal's prophet are 450 men. Amen. Let them therefore give two bulls, and let them choose one bullock for themselves and cut it in pieces and lay it. You know, let them call fire from heaven. That was what Elijah said. You know, somebody that was so much in faith. Und Elia wollte, dass halt jetzt mal wirklich gezeigt wird, welcher Gott lebendig ist. Und deswegen hat er gesagt, okay, es wird jetzt zwei Brandopfer geben. Zweimal werden wir ein Tier zubereiten. Und welcher Gott wird Feuer vom Himmel regnen lassen, um dieses Tier sozusagen zu verbrennen? You know, Elijah made fun of them and did everything. Und Elia hatte so einen großen Glauben, dass er das durchgezogen hat. Und er hat sich sogar lustig gemacht über die anderen und gesagt, and they were cutting themselves with knives, with stones, and so that their God will answer them. Und diese Propheten, die dafür halt gebetet haben, dass ihr teuflischer Gott ihnen sie anhört, haben sogar angefangen, sich selbst zu ritzen, weil sie dachten, okay, vielleicht hilft das ihr Blut ihren Gott zu gefallen und dann erst recht dieses Feuer zu geben. Aber nichts ist passiert. But Elijah now came for his own sacrifice. Und dann ist Elia gekommen. Then you know there was fire from heaven. Und hat gebetet. Und das Feuer ist gekommen und hat sein Opfer verbrannt. And after that, verbrannt. Elijah killed. Verse 38. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust, and licked up the water that was in the trench. And when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, Lord, he is the God. The Lord, he is the God. Amen. 1. Könige 18, 38. Don't read because of okay. And Elijah said unto them, take the prophet of Baal, verse 14. Vers 40. Let not one of them escape. And they took them, and Elijah brought them down to Brook Kishon, and slew them there. And Elijah said unto Ahab, get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. So Ahab went up to eat and to drink, and Elijah went up to the top of Carmel. And he cast himself down upon the earth and put his face between his knees and said to his servant, go up now, look towards the... You see, and this is a man that did that, believed God so much. His focus was so much on the Lord. Und sein Fokus war so sehr auf dem Herrn. There was no fear. Es gab keine Angst für ihn. He did not fear 450... Prophet of Baal. Er hatte keine Angst vor 400 Propheten. He did not fear the king. Er hatte keine Angst vor dem König. But you know why? Because his focus was so much on Christ. Weil sein Fokus the Lord, auf Christus lag, auf dem God. Herrn, auf Gott. But when he took his focus away from God. Aber als er seinen Fokus weg von Gott genommen hat. Chapter 19. Please be there and let us read it. 1. Könige 19. As I'm reading, please look at it because of time. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and with all how he has slain all the prophets with the sword. 1. Könige 19, Vers 1. Then, verse 2. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, so let the gods of do to me and more also, if I make not your life as the life of one of them by tomorrow after this time. Verse 3. And when he saw that, Elijah saw something. Elijah hat etwas gesehen. He saw something. What he did not see before. Was er vorher nicht gesehen hat. Amen. Amen. He saw what he did not see etwas before. Gesehen, was er vorher nicht gesehen was hat. Seeing the wrong thing. Hat das Falsche gesehen. Amen. What brings suicide? Was bringt Selbstmord? You take your eyes away from Christ. Wenn du Augen wegnimmst von Amen. Christus. Amen. Look at it, that he arose and went for his life. He started running for his life. Und er fing an, um sein Leben zu rennen. He saw, he could not see his life. Er hat jetzt auf sein Leben geschaut. Before this time, vorher. You know, Jesus said you have to hate your life. Jesus sagt, du musst dein Leben hassen. Before you can follow bevor me. Du ihm folgen kannst. Amen. Amen. I came to Bathsheba, which belonged to Judah, and left his servant there. But he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die. Amen. Amen. You see there. He requested that he might die. Er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug. He wanted, he said, and said, it is enough. Now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. I don't know. Are you getting something here? He thought he was better than his father. Er dachte, er wäre besser als seine Väter. You are not better than anybody. Er ist nicht besser als irgendjemand anderes. Amen. Christus. You see, he was comparing himself to others. Er hat sich verglichen mit anderen. You see, if you start comparing yourself to others, er fing an, sich mit anderen zu vergleichen. He said, for himself that he might die, and said, it is enough now, O Lord, take away my life. He said God should take away his life. Er sagt, dass Gott sein Leben wegnehmen soll. He did not take his life, but er he said to God, take away my life. Er hat Gott darum gebeten, sein Leben zu nehmen, weil er wusste, dass es seins ist. Amen. Amen. He knows that doesn't belong er weiß, to dass him. Das Leben nicht ihm gehört. Amen. Amen. He said, you take it Den away. Weg. Anybody can kill him or herself. Ja, jeder kann sich without das Leben nehmen, ohne es erstmal Gott zu sagen. Amen. But here he is telling aber the Lord, sagt, take Herr, away my life, because I know it belongs to ich you. Weiß, es gehört dir. Praise the Lord. Hallelujah. And there are, you know, if you read it, the Lord will also direct you. Please, if you see the people, if they are writing things and clapping for those that kill themselves, please reply them. Wenn ihr Sachen seht, wie Leute so, Sachen wie Depression, Selbstmord oder anderes gutheißen oder sagen, dass da irgendwas mit Gottes Wille zu tun hat, dann guck, dass du da einfach dich vom Heiligen Geist leitest und dazu was schreibst und klar und deutlich machst, was die Wahrheit ist. We are to learn to walk by faith and not by sight. Wir müssen lernen, im Glauben zu leben, nicht per se. When Elijah walked by faith, als Elia im Glauben gelaufen ist, see what he was able, what the Lord was able to do through him. Gesehen, was der Herr alles durch ihn when he was hat, not walking by sight, aber als er dann per Sicht gelaufen he started ist, running fing er an zu laufen problems. Wegen Problemen. Stop seeing those problems. Auch diese Probleme zu sehen. I don't know what is bothering you. Ich weiß nicht, was euch auf dem Herzen liegt. I don't know what in fact, you know, we are here today. A lot of us, we have things that we call problems, different problems. Wir sind hier heute und es gibt Dinge, die wir vielleicht als Problem bezeichnen. Whatever you call problem, God does not call it problem. Gott nennt es kein Problem. What he called problem, was ein Problem has been solved. Hat er gelöst. Which is his relationship with you. Und das ist Beziehung mit dir. You see, knowing him, ihn zu erkennen, have been the problem. Das war das Problem. That he is your father. Dass er dein Vater. You know, there before this time he was your enemy. Aber vorher war er there dein was Feind. Enemy. You see, there was war between you and God. Es gab Krieg zwischen dir und Gott. But now the war is over. Ist der Krieg vorbei. We are now God's children. Wir sind jetzt Kinder Gottes. We are Christ's family. Die Familie von Christus. And the problem is solved. Und das Problem that ist gelöst. That is how the problem is solved. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And it is so deadly to walk by seeing the problem. Und es ist tödlich, and not by seeing nach Christ. Dem Problem zu leben und nicht nach Christus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Please, whoever kills himself will not make heaven. Auch immer sich das Leben nimmt, ist nicht bei Gott. I'm not preaching fear. It's not fear. I'm just telling you the truth. Ich predige nicht, damit ihr um euch Angst zu machen, sondern es ist die Wahrheit. You know, fear motivates people more than love. Die Angst motiviert Menschen mehr als Liebe. If I say if you don't bring money to the church, God will not bless you. Wenn ich sage, that's fear. Wenn du Geld nicht in die Gemeinde gibst, dann wird Gott dich nicht segnen. Das ist Angst. Das ist Leuten drohen. If I tell you that if you bless the church or not, you are already blessed. That is sage, love. Ob du die Gemeinde segnest oder nicht. But what will make people if you bring money into the church? It is if you don't bring, God will not bless you. Aber das Traurige ist, dass immer das Erste, dass die Angst nur Leute motiviert zu geben. You don't commit suicide because of the Christ in you. Du begehst kein Selbstmord wegen Christus in dir. It is not so that you will not even make heaven. It is not because so that you will not do it. So that you will make heaven. Du tust, du begehst keinen Selbstmord, damit du halt dann nicht im Himmel landest. You don't commit suicide. Why? Because Jesus loves you. Wir begehen keinen Selbstmord. Also okay, noch anders. Wir begehen keinen Selbstmord, damit wir nicht in der Hölle landen, sondern wir begehen keinen Selbstmord, weil Jesus uns liebt. He loves you. That is just that. Because everything works by love. Alles wirkt durch Liebe. Amen. Durch seine Liebe. Everything in Christ's world works by love. Wirkt durch seine Liebe. Until you are, you know, it is that love that can save you. Nur seine Liebe kann dich retten. His love that is, you know, is no fear can save you. Keine Angst kann dich retten. If it is so that I will make heaven, somebody will come to you that will tell you that there is nothing like heaven. Weil wenn es darum geht, dich vor der Hölle zu bewahren, dann wird dir jemand vielleicht diesen Gedanken ausreden, dass es Hölle gar nicht, dass Hölle und Himmel gar nicht gibt. That so nobody can tell you that Jesus did not die aber for keiner you. Kann dir sagen, dass Jesus nicht für dich because gestorben ist. Because he came to die for weil you. Er kam für dich zu sterben. Amen. Amen. So please, everything should be alles under God kind of law. Hinter, nach Gottes Liebe funktionieren. We need the Holy Spirit. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns hilft, das zu verstehen. That suicide, no matter the problem you are facing. Ist egal, was das Problem ist, vor dir hast. Selbstmord ist nicht die Lösung dafür. Amen. Amen. It is not the solution. Es ist nicht die Lösung. You know, they want to live here and go to. You get there and there's no going back. It's already over. Menschen wollen hier weg, damit sie bei Jesus sind, aber you cannot da ist keine Buße mehr. Da kannst du es nicht mehr wieder. Du kannst es dort nicht mehr wieder gut machen, weil du hast dich ja hier schon entschieden. If somebody kill you, wenn jemand dich tötet, you can make heaven if you are a child of God. Und du ein Kind Gottes bist, natürlich bist du dann im Himmel. Amen. Amen. But if you kill yourself, aber wenn du dich selbst umbringst, people kill themselves accidentally. Oder es gibt Menschen, die sich zum Beispiel sozusagen durch einen Unfall you can make heaven. But if you know that wenn du das bewusst machst, why? It is you just abandon Christ. You ignore him. Christus ignoriert. You reject him. Du hast deine Wahrheit ignoriert. You know, what do you call it? You just bring him down. Du hast ihn erniedrigt. And reject him completely. Hast ihn verweigert. Then take that life, that precious life that he bought with his own blood. Was er dir geschenkt hat. He paid for that life with his blood. Leben bezahlt mit seinem Blut. You don't just throw it out. Du kannst es nicht wegschmeißen. Amen. So. Praise the Lord. Amen. Please, those that do, you know, if the Holy Spirit is the one to comfort you, that is your counselor. Wenn der Heilige Geist dein Tröster, your helper, your advocate, your intercession, you see, your the straightener. If you have relationship with Christ, wenn du Beziehung mit Christus hast, the Holy Spirit will always guide you. Wird der Heilige Geist dich immer führen. We always be there for you er wird to immer tell für dich da sein und dir zu sagen, yourself. Töte dich nicht, tu es nicht. Das ist nicht die Lösung. It's so common here. It's so, the news is so heavy. You don't need to preach this in Nigeria. In Nigeria beispielsweise muss man sowas nicht predigen. Because even Penner run for his own life. Selbst ein Obdachloser schätzt sein Leben. They run for their life. They don't want to any death at all. But sie here, suchen keinen Tod, aber hier die Menschen. It's as if too much food, too much money is what is killing them. Zu viel ist, was sie haben. I don't know. Und das tötet sie. Amen. Praise the Lord. Amen. So please, we close for today. If you have any questions to ask.